der Stadt. Das ist doch niemand ein deutsches Land. Autonome, die man Alex zieht. Das ist doch niemals alter Berlin. Türken, Neger, alle Rassen. Das sind doch niemals deutsche Straßen. Bin ich wach oder schlafe ich? Dieser Albtraum ist nur widerlich. Die Politik bürgert jeden ein. Das kann unsere Regierung nicht sein. Nein, für deine Meinung kommt man vor das Gericht. Diese Gesetze wollen wir nicht. Im Parlament sehe ich nur Verräter. Das sind doch keine Volksvertreter. Bin ich wach oder schlafe ich? Dieser Albtraum. Bist du widerlich? Keine Erziehung mehr für das Kind. Ob das doch deutsche Familien sind. Jugendbande sitzen auf Gewalt. Für den Liebster mach ich die nicht halt. Wechseln die Idee auf deine Zukunft ist. Ich will nicht, dass das Deutschland Zukunft ist. So widerlich.